Es ist schon ganz finster. Der Wein hat uns über die Zeit gezeigt. Seht ihr den Mond? Nein, das lässt mich hoffen. Der Mond, Gespenst des Laterne. Verlässt den Hafen. Du bist das Licht am Hintermast und die charmante Domina, das Püppchen an des Schiffes Schnabel. Wir wollen zum Bürgermeister. Die Barbaren, die haben uns den Wein gepanscht. Halt! Eine Klippe. Darum auch. Steuert! Ist tot. Ich will diesen nicht zu deinem.